Gespräch 3. Ziehen Sie bitte 1 Milligramm Adrenalin auf. Mit Kochsalz verdünnen? Ja, 1:9. 1 Milliliter Adrenalin und dann 9 Milliliter Kochsalz. Macht 10 Milliliter. Richtig. Wo sind denn die Aufkleber? Liegen die nicht im selben Fach wie das Medikament? Nein, da hat wieder einer alles umorganisiert. Aber das ist ja gar nicht das Adrenalin. Wie bitte? Auf der Ampulle steht Oxytocin. Die sehen sich total ähnlich. Das habe ich nicht gesehen.